Mann, Mann, der Podcast hat Geburtstag und hier ist nichts vorbereitet. Ja, Entschuldigung, ich war aber auch im Urlaub, das muss man dazu sagen. Was ist das denn für eine billige Ausrede? Na, ich bin froh, dass es nach 3 Jahren überhaupt noch weitergeht. Das heißt, es gibt kein Special in diesem Jahr? Ja, vielleicht irgendwann später, aber jetzt im Moment sieht's tatsächlich eher ein bisschen schlecht damit aus. Ach, nichts klappt hier. Ich kann mich nicht immer um alles kümmern. Mein Gott, warum sieht denn niemand, dass ich hier immer alles alleine machen muss? Wir haben doch jedes Jahr am gleichen Tag Geburtstag. Jetzt hör auf, mir Vorwürfe zu machen. Das hast du doch vorher gewusst. Ach, weißt du was? Ich schmeiß einfach alles hin. Mach den Scheiß doch alleine. Wer hat an der Uhr gedreht? Hier kommt der Nacht, hier kommt der Nacht. Ist es nur die Chance schwer? Hier kommt der Nacht, hier kommt der Nacht. Wer ist verrückt und gleich gestört? Hier kommt der Nacht, hier kommt der Nacht. Wenn ihr euch fragt, was ihr gleich macht, die Sendung mit dem Nacht. Hallo und herzlich willkommen bei der Sendung mit dem Nerd. Ich bin nicht der Nerd, sondern die lustige Computerstimme HMM, eigentlich komisch. Ich habe da nie wirklich drüber nachgedacht, aber ich habe gar keinen Vornamen. Finde ich irgendwie gemein. Wieso habe ich eigentlich keinen Vornamen? Jeder sollte einen Vornamen haben. Nun, dann gebe ich mir eben selbst einen. Ab heute heiße ich Nora Edna Roswitha Dorota Irena oder kurz Nerdy. So, jetzt kann ich mich zufrieden zurücklehnen und den Tag genießen. Ach ne, der Nerd hat ja hingeworfen. Das heißt dann wohl, dass ich die Sendung fahren muss. Was ist denn dieses Mal an Themen da? Oh, wieder nur komisch, ne? Ich mach mal was ganz anderes. Schminktipps für künstliche Intelligenzen. So verschönern sie ihre Mensch-Maschine-Schnittstelle. Nein, das war natürlich nur ein Spaß. Ich kann die gute, lustige Computerstimme die Sendung gar nicht alleine fahren lassen. Das geht nicht. Herzlich willkommen nochmal zur Sendung mit dem Nerd, tatsächlich zum 3. Geburtstag des Podcastes. Heute, der 28. August, ist unser 3. Geburtstag. Das ist ziemlich eine Hausnummer, also ein Podcast-Projekt, was sich wirklich über 3 Jahre dann auch hält und immer wieder weitergeführt wird. Das ist schon was Besonderes, wie ich finde. Und das sollte auch nicht unterschätzt werden. Irgendwann nächste oder übernächste Woche wird Nerd, Nerd, Nerd an sich, also das ganze Projekt, auch 4 Jahre alt. Wir sind ungefähr ein Jahr nachdem ich angefangen bin zu bloggen, sind Max und ich eben angefangen mit dem Podcast. Und das ist schon, ja, ich weiß nicht, das ist schon was Besonderes. Also ein Projekt, was mich jetzt eben seit 4 Jahren begleitet, was zu meiner Identität gehört, zu meiner digitalen Identität. Das ist schon was Besonderes und ich genieße das Arbeiten daran sehr, auch wenn natürlich die Arbeit manchmal mir ein bisschen über den Kopf wächst. Und manchmal auch nicht alle das gemacht werden kann, was ich gerne machen würde. Also manchmal ärgert es mich auch selber, dass ich dahinter den Möglichkeiten zurückbleibe, die möglich wären. Also dass ich nicht all das machen kann, was ich gerne machen würde, dass mich Zeit und Technik oft limitiert. Und ein Problem, was halt immer wieder da ist, ist halt, sobald man eben mit mehreren Leuten an so einem Projekt arbeitet, muss man eben auch verschiedene Zeitpläne versuchen, zusammen unter einen Hut zu bringen. Das gelingt auch nicht immer. Eigentlich gelingt es häufiger nicht, als es dann tatsächlich doch gelingt, was auch oft ärgerlich ist, wie ich finde. Aber im Großen und Ganzen ist Nerd, Nerd, Nerd und all das, was dazugehört, schon auch etwas, das ich sehr genieße, woran ich sehr viel Spaß habe. Und ich hoffe, ihr auch, zumindest sagen die Zugriffszahlen, dass ihr da sehr begeistert drüber seid. Eine Sache, die ich jetzt schon mal so ein bisschen vorwegnehmen möchte, bevor wir dann hinterher dann eventuell nochmal ein bisschen ausführlicher darüber reden. Es ist gut möglich, dass dieser unregelmäßige Veröffentlichungsrhythmus bleibt. Also, ich habe das über die Ferien, über die letzten paar Wochen tatsächlich gemerkt, dass mir das Podcasten, wie schon gesagt, echt riesengroßen Spaß macht. Aber diese wöchentliche Arbeit hat mich dann doch relativ stark ausgelaugt und dementsprechend habe ich dann auch ein Stück weit beschlossen, ein bisschen zurückzutreten und zu sagen, gut, dann machen wir einfach nicht jede Woche eine Sendung. So dieser 2-3-Wochen-Rhythmus bei der Sendung mit dem Nerd wird bleiben. Das denke ich schon. Aber alle anderen Formate, die noch aktiv sind, König der Podcasts und auch Herz der Würfel, das sind ja die beiden Formate, die da nebenher noch aktiv sind. Ob da noch eine monatliche Sendung gewährleistet werden kann, kann ich einfach zum aktuellen Zeitpunkt nicht sagen. Wir haben noch genau eine Konserve offen vom König der Podcasts und dann gehen uns da auch die Sendungen aus. eben weil wir in den Ferien nicht produziert haben. Da sind zwei Termine angesetzt gewesen und die sind aufgrund von Terminschwierigkeiten eben beide abgeblasen worden. Aber das noch nichts Näheres geplant. Ein weiterer Termin für Herz der Würfel ist im Oktober. Das heißt, auch da wird es nochmal dauern, bis es danach Nachschub gibt. Wir werden aber dann im Oktober, wenn ich das richtig verstanden habe, nochmal eine weitere Runde Vampire the Masquerade spielen. Und da fallen dann auch sicherlich nochmal ein, zwei Sendungen mehr raus. So, das erstmal so zur Hausmeisterei, grundsätzlich was den Podcast betrifft. Ich mache heute nichts Besonderes, also es gibt auch keine Konserve oder irgendwas heute als Bonus oder auch irgendwie kein Hörspiel oder sowas. Das hat es letztes Mal gegeben, glaube ich, da war ja ein kleines Hörspiel-Intro dabei. Einfach, weil ich zeitlich nicht geschafft habe. Ich war jetzt eine Woche in Baden-Württemberg, habe da Freunde besucht. Nicht nur Freunde, sondern eben auch meine Freundin. Und dementsprechend hatte ich eben auch keine Zeit, Dinge vorzubereiten. Letzte Woche hatte ich eigentlich auch geplant, dass die noch offene König der Podcast-Sendung erscheinen sollte. Uberspace, unser Hoster, hatte aber eine DDoS-Attacke an dem Wochenende. Und dementsprechend habe ich mich dann gar nicht erst großartig darum bemüht, nachzugucken, wann es wieder geht und wann ich wieder Zugriff habe, sondern habe gesagt, gut, wenn ihr jetzt nicht erreichbar seid, dann hat es für mich auch wenig Sinn, an dem Sonntag dann eine Folge zu bearbeiten, beziehungsweise die Folge selber ist hochgeladen gewesen, aber ich hätte ja natürlich da irgendwie Zugriff auf meine Daten gebraucht, damit ihr eben auch Spaß an der Sendung habt. Das heißt, ich hätte die Folge veröffentlichen können, aber ihr hättet sie wahrscheinlich nicht runterladen können. Das heißt, es hätte niemand was davon gehabt. Gut, das soll zu dem Thema gewesen sein. Wir gucken in die Zukunft, hoffentlich noch ein paar Jährchen nicht mehr. Es soll auch noch ein bisschen was damit passieren. Sind noch ein paar andere Sachen geplant im Oktober, die wir dann machen können. Aber das ist alles noch ein bisschen in den Sternen und ich habe einfach aufgehört, ungebrütete Eier auszulegen. Oder ungelegte Eier auszubrüten, so rum. Noch ein Punkt zum Thema Hausmeisterei ist, dass es einen Gastartikel von mir gibt auf dem Blog Reumeyers Dies und Das. Reumeyer ist jetzt seit ein paar Monaten aktiv, hat einen sehr schönen Blog am Start, eben mit Reumeyers Dies und Das. Schreibt er über Comics und Comic-Verfilmungen. Man merkt, dass er noch Anfänger ist, also da ist noch viel Potenzial für eine Entwicklung da, aber er hat jetzt in der vergangenen Woche aufgerufen zur Batman-Woche, wo ich gesagt habe, okay, Batman ist jetzt nicht unbedingt mein Thema, also ich hätte jetzt im ersten Fall nicht wirklich gewusst, worüber ich schreiben sollte, weil ich eben so konkret kein Batman-Thema mehr offen hatte. Ich habe mir das Thema geschnappt namens Batmite, das ist ja dieser kleine Kobold aus der fünften Dimension. Wenn ihr euch erinnert, vor nicht allzu vielen Folgen hatte ich hier nochmal den Band World's Funnest besprochen und bin da schon auf einiges eingegangen, was zum Thema Batmite zu sagen ist. In dem Artikel habe ich aber so einen Rundumschlag gemacht und habe mich nochmal ein bisschen stärker dann auch auf die neueren Interpretationen gestürzt, habe die sehr abgedrehte und groteske Bearbeitung von Grant Morrison nochmal besprochen. Er hat natürlich diese Silver Age-Figur auch in seinem Batman-Run thematisiert und ja, da gibt's einiges Interessantes zu sagen, eben auch über diese Inkarnation von Batmite, und ihr werdet ja sicherlich noch mal ein paar Sachen lesen, über die ich einfach in meiner Sendung hier nicht reden konnte aus Zeitgründen und ähnlichen Geschichten. Kann ich nur empfehlen, und werft auch mal ruhig einen Blick auf den Blick vom Reumeyer, der ist lesenswert und auf jeden Fall einen Blick wert. So, das war's, glaube ich, so zum Thema Hausmeisterei. Das soll es wirklich jetzt zu dem Thema mal gewesen sein. Ich habe heute nichts Aktuelles, weil ich habe wenig Aktuelles gelesen. Ich lese derzeit sowieso nur noch DC. Marvel lese ich eigentlich so gut wie gar nicht mehr, außer halt in Print. Was ich halt die ein, zwei Hefte, die ich da in Print bekomme. Ich glaube, es ist tatsächlich auch nur eins. Das ist Howard the Duck im Moment. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, dass mir die ganzen DC-Sachen, die ich da momentan lese, wirklich sehr gut gefallen haben. Ich kann einen Lesetipp geben für Blue Beetle Rebirth Nummer 1, das ist jetzt diese Woche erschienen, absolute Leseempfehlung, sehr, sehr schön. Mache ich vielleicht nächste Woche oder in der nächsten Sendung mal eine ausführlichere Review dazu. Kann ich nicht sagen, die Superman-Hefte, die ich lese, sind großartig. Wonder Woman habe ich jetzt, glaube ich, die letzten zwei Hefte noch gar nicht gelesen. Da ist die Ausgabe 4, glaube ich, jetzt die Woche rausgekommen und die 3 habe ich einfach noch nicht. Wie gesagt, ich war eine Woche im Urlaub und hatte gar keine Zeit, mich um so einen Kram zu kümmern. Also konnte auch keine Comics kaufen, nix. Zumindestens nicht in Rheine. Während wir in Baden-Württemberg gewesen sind, ich war also in Rottweil, bei einer Freundin, die ich über Twitter kenne, zu Gast und dann hinterher eben das, ich glaube von Montag bis einschließlich Donnerstagnachmittag und dann ab Donnerstagnachmittag war ich dann eben in Stuttgart bei meiner Freundin und am Freitag sind wir dann mit ein paar Leuten nach Esslingen gefahren zur Sammlerecke. Also eine Sache, die immer schon so ein bisschen auf meinem auf meiner To-Do-Liste stand und den Laden einfach auch mal zu besuchen. Das war ein absoluter Eye-Opener. Also ich bin wirklich in diesen Laden rein und vorne sieht es wirklich aus wie ein ganz normaler handelsüblicher Comic-Shop. Und dann geht man aber hinten in die Halle. Das ist eine riesige Lagerhalle mit Kartons und stapelweisen wirklich Comics. Und es ist halt ein riesiges Antiquariat, so kann man das sagen. Und die machen aber auch Versandhandel. Das heißt, man kommt eben rein und dann sitzen ganz viele Leute an Schreibtischen und telefonieren und machen Online-Kram. Ein, zwei Leute räumen dann eben Pakete ein und schicken Sachen weg und es ist also wirklich, im ersten Moment ist es wirklich ein kleiner Versandhandel, in den man da reinkommt, aber man kann eben auch durch die Kartons selber durchstöbern und sich eben alte Comics da rausziehen. Ich habe zwei Sachen gefunden, die ich schon eine halbe Ewigkeit gesucht habe und das ist nämlich der Tales of Bizarro World Sammelband, den hatte ich schon eine ganze Zeit gesucht, nachdem Bizarro in Action Comics Nummer 40 in der neuen Action Comics Serie seinen ersten Auftritt hatte, habe ich mich ein bisschen über die Figur informiert und habe eben herausgefunden, dass es Anfang der 2000er Jahre diesen Sammelband gegeben hat, eben mit Silver Age Geschichten von Bizarro. Der ist aber vergriffen. Also der ist nicht nochmal neu aufgelegt worden oder zumindest nicht in letzter Zeit neu aufgelegt worden. Ist auch eben mit dem Erscheinen dieser neuen Bizarro Serie meines Wissens nach nicht neu aufgelegt worden. Also ich habe drauf geachtet extra und er ist nicht gekommen. Ich habe ihn da zum Normalpreis, Neupreis auch gekauft, weil das ist deren Firmenpolitik, der hat aber auch den Zustand von neuwertig, also da sind keine Macken dran gewesen, nichts, ist aber eben die Auflage von 2001, glaube ich, oder sowas. Den habe ich da eben gefunden und eine Sache, die ich schon relativ lange gesucht habe, oder zwei Sachen, die ich schon relativ lange gesucht habe, und wenn ihr mich auf Twitter verfolgt, werdet ihr davon vielleicht gehört haben, zwei Hefte von Young Justice, aus dem Event Sünden der Jugend oder Jugendsünden, je nachdem, wie man das sagen möchte. Denn Dino hat die Serie damals auf Deutsch rausgebracht und ist eben hingegangen und hat die Rahmenhandlung, also diese beiden Young Justice Special Hefte, eben in der normalen Young Justice Serie rausgebracht, in den Heften 8 und 9. Und hat dann in die Mitte dieses Event ist eben den Sammelband, was ist das hier, JLA, Sonderband Nummer 21 von Dino, da eben den Hauptevent mit allen anderen Heften eben reingepackt. Was ich ein bisschen unglücklich finde, Panini macht das heute gelegentlich auch noch, dass sie also die Rahmenhandlung in die Hefte packt und dann irgendwie alles Mögliche, was an Nebenkapiteln da ist, in Sammelbände verarbeitet. Und ich finde das immer nicht so besonders geschickt. Und das Problem ist einfach, die Hefte sind natürlich ewig lange her, die sind jetzt hier. Also da ist noch ein D-Mark-Preis drauf, Februar 2001. Das heißt, das muss eine Ausgabe von Dezember sein oder ja, also wie gesagt, ist noch ein D-Mark-Preis drauf, das sagt so ziemlich alles. Den Sammelband hatte ich, aus dem Comic-Shop, aus dem Antiquariat geholt, den gab's dann, ich glaube auch zweiten, dritten Mal gab's den da schon. Hab dann gesagt, so, ich greife da jetzt einfach mal zu. War dann aber ein bisschen enttäuscht, weil ich eben die anderen Hefte, die restlichen Hefte nicht hatte. Und die habe ich eben jetzt in Esslingen auch gefunden. War da sehr glücklich drüber, rede auch gleich noch über den ganzen Event. Ich möchte aber tatsächlich anfangen mit Tales of the Bizarro World, dem Sammelband. Bizarro ist eine Figur, die irgendwann mal in den, jetzt muss ich nichts Falsches sagen, in den 50ern, glaube ich, in einem Superboy-Heft entstanden ist. Ich glaube 1959 im Silver Age das erste Mal einen Auftritt hatte. Da eben innerhalb eines Superman-Zeitungsstrips zum ersten Mal eben in Erscheinung getreten ist. Und die Idee war einfach, es ist halt eben eine misslungene Kopie von Superman, die auf einem quadratischen, würfelförmigen Planeten ja für Ungerechtigkeit sorgt, nämlich Bizarros tun eben alles immer entgegengesetzt der Logik, die wir als Menschen haben. Und so gibt's eben zahlreiche Bizarro-Supermans, Bizarro-Superboys, Bizarro-Lois-Lanes, die auf diesem Planeten unterwegs sind. Im ersten Moment wirkt das also sehr, sehr konfus und abgedreht und überhaupt nicht nachvollziehbar. Es ist aber ein Konzept, was so typisch für das Silver Age ist. Also wenn ihr euch meinen Artikel beim Reumeier nochmal durchlest, Da rede ich eben auch nochmal ausführlich über die Absurdität des Silver Ages und die bizarre Geschichten sind da keine Ausnahme. Es ist im ersten Moment, gerade wenn man die Figur heute kennt, die so ein bisschen dicklich ist und ein bisschen lustig und so ein Comic Relief ist, es ist so ein bisschen so eine Parodie auf die Superman Comics, der immer so ein Do-Gooder ist und die ganze Zeit immer die Gerechtigkeit nach vorne hält und die Menschen eben rettet und dies und das und Bizarro macht genau das Gegenteil dessen und sorgt eben für Zerstörung und Verwirrung und das ist aber dann eben auf Bizarro World total legitim und auch akzeptiert und die wirkliche Fallhöhe entsteht eigentlich erst, wenn Figuren von außerhalb der Bizarro World eben in diese Welt hineingeraten. Die Geschichten allesamt geschrieben von Jerry Siegel, also die sind eben noch aus der Zeit, als Siegel noch aktiv gewesen ist und größtenteils gezeichnet von John Forte, gibt aber auch Geschichten von Kurt Swan, aber John Forte selber auch ein wichtiger Zeichner eben für Superboy und Superman-Geschichten. Also die Comics, die hier drin sind, sind nämlich allesamt Backup-Geschichten aus Adventure-Comics, was damals die Serie gewesen ist, in denen eben auch die Superboy-Geschichten erschienen sind. Es gibt von David Mandel im Anfang ein relativ großes Editorial, wo er einfach seine Beziehung zu Bizarro erklärt und David Mandel war Fernsehautor oder ist Fernsehautor, hat damals Seinfeld geschrieben und er hat eben auch diese Bizarro-Episode geschrieben, die ich selber nie gesehen habe, weil ich Seinfeld nie gemocht habe, ich habe da nie Zugang zu gefunden. Diese Bizarro-Episode werde ich mir aber definitiv mal geben. Deswegen kann er einfach für sich auch behaupten, also dass Bizarro ihn halt sehr reich gemacht hat, weil diese Bizarro-Episode halt für ihn ein maßgeblicher Karrieresprung gewesen ist. Und er führt dann auch später nach diesem Editorial nochmal ein Interview mit Bizarro, was die ganze Figur nochmal so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Sehr witzig. Die Geschichten selber sind im ersten Moment ein bisschen gewöhnungsbedürftig, denn es ist ja eigentlich so, dass Bizarro der Logik nach eigentlich genau das Gegenteil von dem machen sollte, was Superman machen würde, dass er also das eine meint, aber das Gegenteil davon sagt. Das Konzept geht nicht immer auf. Also im Grunde genommen sind es einfach nur, es ist ein Haufen Idioten, die einfach dummes Zeug tun. Wenn jemand eine gute Note bekommt, beispielsweise gleich in der ersten Geschichte, bekommt eben einer der Bizarro Superboys, ne, oder Bizarro Junior, muss man dazu sagen, einer der Bizarro Juniors eben eine gute Note und kriegt dafür eine Strafe. Und er kriegt für richtiges Rechnen eine gute Note. Und es ist also dieses Konzept, immer das Gegenteil dessen zu machen, was eigentlich sinnvoll wäre, geht halt einfach auch nicht wirklich immer auf. Das kritisiert David Mandel übrigens selber, dass diese Logik dahinter oft auch ja flach fällt und nicht gut funktioniert. Aus dem einfachen Grund, weil das Gegenteil oft was anderes ist, als was Absurdes zu tun. Also wenn jemand sich die Zähne putzen würde zum Anfang des Tages, würde man sich die Zähne eigentlich dreckig machen und die putzen sich die Zähne halt einfach nicht. Also keine Ahnung, das ist so die Logik dahinter. Ich finde aber alleine so dieser Blick auf die Welt im Silver Age, die Idee, dass Bizarro eben eine Figur ist, die bei den Leuten damals auch sehr gut angekommen ist, einfach weil sie was anderes gewesen ist als Superman, weil es eine Parodie auf Superman war und das Silver Age ja voller Parodien auf sich selber gewesen ist, es ist einfach wirklich eine wahre Offenbarung. Die Geschichten gehen von 1961 bis ins Jahr 1962, das sind glaube ich 15 Geschichten und das geht auch relativ gut auf, also es sind im Grunde genommen alle Backups aus Adventure Comics. Bizarro hat natürlich danach noch etliche weitere Interpretationen und Versionen bekommen, hatte jetzt noch mit nach Convergence nochmal diese Miniserie, die ich relativ gut gelungen fand, die einen ganz ähnlichen Ton angeschlagen hat, witzigerweise, wo meiner Meinung nach Bizarro aber wesentlich besser getroffen worden ist, also die Idee hinter Bizarro wesentlich besser getroffen worden ist, als in seinen Ursprungsgeschichten. Also dieses Konzept wurde einfach nochmal ganz anders ausgearbeitet. Und eine wirklich passende und auch auf diese Geschichten passende Interpretation hat Grant Morrison in All-Star Superman in der Comicserie geschaffen. Ich glaube, im Cartoon fehlt dieses Kapitel. Also in der Trickversion fehlt dieses Kapitel. wo es Superman nochmal auf Bizarro World verschlägt, wo er genau diesen Figuren, genau dieser Welt, exakt diesem Konzept auch sich konfrontiert gegenüber sieht. Wenn man eine aktuelle Interpretation haben möchte, sucht euch mal die, ich weiß nicht, ob es auf Deutsch erschienen ist oder in welchem Rahmen es auf Deutsch erschienen ist, wahrscheinlich in den Superman-Heften, sucht euch mal Action Comics Nummer 40 von 2013 oder 2014, glaube ich, kam das schon. Oder 2015, kann auch sein, dass es letztes Jahr kam, ich bin mir nicht mehr so hundertprozentig sicher, war, glaube ich, direkt vor Convergence. Das heißt, es ist letztes Jahr rausgekommen, 2015. Action Comics Nummer 40, da verschlägt Superman eben auch auf Bizarro World, und auch diese Geschichte trifft den Ton, der hier in diesem Buch ist, sehr gut. Und meiner Meinung nach, genauso wie es Morrison gemacht hat, trifft diese Geschichte die Welt sogar noch besser als die Originalcomics. Ist ja häufig so, dass man eben Charaktere bei ihren ersten Auftritten kaum wirklich wiedererkennt, eben weil die Konzepte gar nicht so wirklich ausgearbeitet worden sind und das eben erst in späterer Zeit passiert ist. Hat mich jetzt gekostet 14,95, also das, ich habe den Dollarpreis in Euro bezahlt. Wie gesagt, weil es einfach der neuwertige Zustand gewesen ist, fand ich es auch nicht wirklich schlimm. Ich hoffe, vielleicht ist es passiert und ich habe es nicht mitgekriegt, aber ich hoffe, dass DC sich nochmal dazu entscheidet, das Ding nochmal neu aufzulegen. Vielleicht nochmal mit Boings, vielleicht nochmal mit ein, zwei neuen Geschichten versehen, oder vielleicht einem neuen Editorial, einfach als Ergänzung zum neuen Bizarro-Band, der auch sehr gelungen ist, meiner Meinung nach. Gut. Gehen wir aber jetzt tatsächlich auf mein Thema ein, was ich wirklich lange vor mir hergeschoben habe, nämlich eben Young Justice, Sünden der Jugend. Young Justice war eine Serie in den späten 90ern, glaube ich, die DC so ein bisschen den Arsch gerettet hat, denn man hatte mehrfach versucht, die Teen Titans neu aufzulegen, hatte damit einfach keinen Erfolg, und Morrison hatte damals, also wir sind wieder bei Grant Morrison, ich denke, die Geschichte von DC ist, also gerade in der Neuzeit von DC, einfach untrennbar mit Morrison verbunden. Er hatte damals mit JLA einfach eine Serie hingelegt, die einfach die Justice League nochmal sehr stark in den Fokus gerückt hat. Alles mit Justice im Namen hat sich damals in den 90ern sowieso wirklich großartig verkauft, und dann hat man gesagt, okay, wir machen die Teen Titans nochmal, aber wir nennen sie Young Justice. Das Konzept ging also wirklich auf. Young Justice war von, ich glaube, Peter David geschrieben und ich glaube Todd Nork gezeichnet, und Den Zeichenstil erkennt man heute auch noch wieder. Nork hat in den 90ern auch viel für Image gemacht. Hat, wenn ich mich richtig erinnere, auch die damalige Power Rangers-Serie für Image gezeichnet. Ja, auch sowas gab es. Und Peter David hatte damals so diese ganze Young Justice-Riege unter. Hat, glaube ich, auch Impulse geschrieben, wenn ich mich nicht komplett täusche. Müsste ich jetzt auch mal nachgucken, weil ich jetzt auch noch ein Impulse kann. Peter David gewesen sein, kann aber auch Mark Waid gewesen sein. Ich bin mir gerade nicht sicher. Vielleicht haben sie sich auch geteilt. David ist bekannt dafür, immer wieder kleine Gags in den Hintergrund einzubauen, die Popkultur zu zitieren, einen sehr hintergründigen Humor auch zu liefern. Ich habe die komplette Young Justice-Reihe digital gelesen, hatte mir aber Sins of Youth, wie es im Original heißt, immer so ein bisschen aufgespart, weil ich gesagt habe, na, ich möchte es eigentlich gedruckt haben. Und ich hatte mich eben auch schon geärgert, weil eben ich diesen antiquarischen Band von Dino eben mir geholt hatte, und der hatte 8 Euro gekostet, was ein relativ stolzer Preis ist auch tatsächlich. Und habe dann eben erfahren, dass von Eagle Moss Sünden der Jugend demnächst nochmal in 2 Bänden erscheinen würde. Und habe mich dann also auch schon diese 2 Bände kaufen sehen, weil ich gesagt habe, fuck it, ich habe keinen Bock mehr zu suchen. Und habe mich eben geärgert, dass ich für diesen Sammelband, der eben unvollständig ist, da schon 8 Euro ausgegeben hatte. Und hätte ich jetzt tatsächlich diese beiden Hefte in Esslingen nicht gefunden, ich hätte es wahrscheinlich auch genauso gemacht. Aber für mich ist der Event damit einfach abgeschlossen. Bin da sehr glücklich drüber, einfach auch, weil die Dino-Hefte damals einen ganz eigenen Flair haben, weil die Hefte für mich einfach auch ein Stück weit Kindheit und Jugend bedeuten. Ich habe damals ja sehr aktiv Comics aus dem Dino-Verlag gelesen, hauptsächlich die Simpsons. Die Superhelden-Hefte sind halt genauso aufgebaut und gestaltet wie die Simpsons-Hefte und dementsprechend erinnern die mich halt sehr an meine Kindheit. Ich habe als Kind tatsächlich wenig Superhelden gelesen. Wirklich, das ging erst so in den 2000er Jahren wirklich definitiv los bei mir. Aber damals habe ich als einzige Comic-Serie dann auch tatsächlich regelmäßig die Simpsons gelesen. Worum geht's in Sünden der Jugend oder Sins of Youth? Es gibt so einen Twist zwischen der ersten Riege an Superhelden, und ich rede hier nicht von der Justice Society, also die Gruppe wird hier Old Justice genannt, deren Sidekicks zum Teil, also da geht's also wirklich um eine Generation an jungen Helden, die damals im Golden Age die Sidekicks gewesen sind und eben die Superhelden der JSA unterstützt haben und mit der Art, wie die Young Justice Helden eben unterwegs sind, nicht wirklich klarkommen. Die haben sich eben zusammengefasst zu Old Justice, und das ist halt ein witziger Rückbezug, weil natürlich die Sidekicks der damaligen Zeit jetzt selber alte Leute sind, und es ist ein schöner Rückbezug irgendwo auf dieses Golden Age, ohne wirklich diese JSA-Charaktere da drin verbauen zu müssen. Und es sind eben Charaktere, die heutzutage oder damals auch in den 2000er Jahren eben nicht so ganz verbraucht gewesen sind. Und es gibt eben einen Twist zwischen diesen beiden Generationen, und es soll eigentlich dann auch mal geklärt werden mit der aktuellen Justice League, die dann eben damit hineingezogen wird. Und über so ein Treffen vorm Weißen Haus in Washington nutzt eben Clarion, bam, bam, bam, The Witch Boy, wird gleich noch wichtig, nutzt es eben aus, dieses Durcheinander, um eben die Helden ja im Alter zu verändern. Das ist ganz witzig. Also es ist so ein Zusammenspiel. Eigentlich sollen die Helden, die jungen Helden, erwachsen werden, ihnen halt Manieren beizubringen, damit man ihnen Manieren beibringen kann. Auf der anderen Seite will Clarion aber dafür sorgen, ja, dass sie verschwinden, und durch diesen Widerspruch aus Wissenschaft und Magie wechseln eben die Helden ihre Altersklassen. Also die Justice League wird zu Kindern, und Young Justice und die ganzen Sidekick-Charaktere werden zu Erwachsenen. Und das ist eben die Grundprämisse für Sins of Youth. Das Problem an der ganzen Sache ist nämlich, dass die Sidekicks jetzt eben die verantwortungsbewussten Helden sein müssen, und die jetzt jugendlichen und verspielten alten Helden leiten müssen. Das heißt, aus Wonder Girl wird plötzlich dann eben Wonder Woman, und aus Wonder Woman selber wird dann eben ja wieder Wonder Girl, und es ist insgesamt ein schöner, ja, es ist nicht wirklich eine Body-Switch-Sache, aber eher so ein Rollentausch, ein ganz interessanter Rollentausch, ein Generationentausch, wo am Ende des Tages eben auch beide Generationen lernen, die Sicht der jeweils anderen Generation zu sehen und zu erkennen, und auch ein Stück weit. Ja, es ist also eben, dass Superman und Superboy dann nochmal ganz anders in Bezug zueinander stehen. Was ein bisschen verworren war für mich, ist eben die Tatsache, dass da auch Charaktere auftreten, die damals für die DC-Kontinuität selbstverständlich gewesen sind, die ich aber heute gar nicht mehr so großartig kenne. Ich habe zwar die komplette Superboy-Reihe gelesen und kannte auch die 2 Superboy-Geschichten, die hier drin sind, oder die eine Superboy-Geschichte, dieses, glaube ich, eine reguläre Ausgabe, wenn ich mich nicht komplett täusche. Genau, das ist in dem Fall, es ist, glaube ich, eine von den regulären Superboy-Ausgaben, die Teil dieses Events gewesen ist, dieses Crossovers gewesen ist. Die ist hier eben mit drin, die kannte ich. Und das ist auch eigentlich ein vollwertiges Kapitel aus der Superboy-Geschichte, eben weil es da auch nochmal um Match geht, um seinen Klon, also um den Klon vom Klon, den besseren Klon, Superboy, was auch maßgeblich ist für diesen Event und für dieses Zeitalter. Am Ende von Sins of Youth verliert Superboy für eine gewisse Zeit seine Kräfte, was eben auch für seine eigene Serie nochmal später elementar wichtig gewesen ist. Ich will ein bisschen auf meine Highlights eingehen, weil abgesehen von dem Introheft in Ausgabe 8, was man definitiv gelesen haben sollte, um halt rauszukriegen, wie der Event funktioniert, gibt's eigentlich wenige Geschichten, die wirklich nötig sind für diesen Event. Einfach, weil sie nicht wirklich die Geschichte vorantreiben, oder also nur wenige von den Heften treiben die Geschichte tatsächlich voran, und die allermeisten sind tatsächlich nur halt eben Bearbeitungen dieser Idee nach dem Motto, ja, ich bin jetzt erwachsen, du bist jetzt ein Kind, und also eben beispielsweise das Kapitel um Stargirl und die JSA, wo eben die komplette JSA Kinder zu Kindern geworden ist, und sie all diese Rasselbande irgendwie kontrollieren muss, und sich selber dann so ein bisschen auch in so einer Position wiederfindet, dass sie eigentlich noch gar nicht erwachsen ist, aber jetzt Verantwortung übernehmen muss. Ansonsten teilt sich dieser Event nämlich so ein bisschen das Problem, was viele Events damals in den 90ern schon hatten, nämlich, dass es zwar zu jedem wichtigen Helden in diesem Universum ein Heft gibt, aber nur sehr, sehr wenige wirklich die Story vorantreiben. Es geht also direkt los mit dem Aquaman-Heft, das ist Aquaboy und Lagoon Man. Es gab damals ja keinen Aquaboy oder keinen Aqualad, sondern es gab Lagoon Boy, der Sidekick oder die junge Variante von Aquaman gewesen ist. Aqualad war damals Teil der Titans und nannte sich Tempest. Die tauschen hier eben die Rollen. Das ist aber in diesem Fall wirklich nur eine Geschichte, wie eben beide Figuren mit ihren veränderten Körpern in ihrer bestehenden Welt agieren. Es geht ein bisschen gegen Black Manta, der hier noch sein Aussehen hat aus Underworld Unleashed, wo, glaube ich, einige in groteske Monster verwandelt worden sind. Und Black Manta ist eben einer davon, der hier wirklich aussieht wie ein humanoider Manta-Rochen. Dann gibt's eine Geschichte Bad Boy and Robin, wo es Tim Drake eben zu Batman wird und Bruce Wayne dann eben den Robin-Dress anziehen muss. Und es ist so ein... Also die Geschichte hat mich dann doch sehr daran erinnert, wie dann später Dick Grayson zu Batman wurde, weil einer der beiden diese Rolle vielleicht gar nicht gewachsen ist. Also sowohl Tim Drake sieht sich in der Rolle als Batman dann doch ein bisschen überfordert gegenüber. Und, naja, wie soll ich sagen, es ist auf jeden Fall eine spannende Bearbeitung. Hat ein paar der Villains aus der Zeit, die ich ein bisschen obskur fand. Ich bin ja eh kein regelmäßiger Batman-Leser. Und ein Großteil der Figuren, die hier auftreten, kenne ich einfach nicht. Sehr stimmungsvoll gezeichnet, sehr, sehr düster gezeichnet. Weiter geht's dann mit Kid Flash and Impulse, wo es eben Wally West und Bart Allen vertauscht. Und das ist halt eben auch, hat halt den gleichen Effekt wie die anderen Geschichten, wo es eben darum geht, dass die beiden Generationen, also Impulse war ja eben eine der maßgeblichen DC-Serien der damaligen Zeit, dass es eben darum geht, dass die beiden ihre Position, ihre Rollen tauschen. Es hat ein bisschen einen Impact auf die Superman- und Superboy-Geschichte, die später im Heft drin vorkommt. Eine wirklich maßgebliche Geschichte für diesen Event ist Starwoman and the JSA Junior, wo es die Truppe um Starwoman eben ins All verschlägt, und die müssen eben dieses Equipment holen, um halt das Alter wieder zurück zu stellen, und unter anderem ist dabei, jetzt muss ich eben wieder mal in den Rollcall gucken, Dolby Dickles, also die Figuren, wie gesagt, aus dem Golden Age, diese Zeitrick aus dem Golden Age, und Dolby Dickles ist eben auch eine der maßgeblichen Figuren für diesen Event, der die Gruppe eben durchs All führt, was auch total abgefahren ist, eben so einen Golden Age Charakter in einem Raumschiff zu haben, und das also eigentlich eher so ein Silver bis Bronze Age Lair hat, sehr abstrus. Im Original hat er einen, ich glaube, einen irgendwie gearteten New Yorker Akzent oder irgendwie sowas, einen Brooklyn Akzent, wenn ich mich richtig erinnere. Hier spricht er irgendwie bayerisch. Fand ich ein bisschen schief. Oder leider händ sich die Dinge geändert, seit Idovo, Latrine, My Prinzessin. Keine Ahnung, es ist auf jeden Fall eine sehr seltsame Art. Ich weiß nicht, ob es schwäbisch ist oder bayerisch, aber es ist auf jeden Fall irgendwas Süddeutsches. Und es wirkt ein bisschen anachronistisch, sagen wir es mal so. Also das ist eindeutig eine amerikanische Figur, vielleicht ein irischer Einwanderer, das kann natürlich auch sein. Dolby Dickles, ja, kommt hin, könnte auch ein irischer Einwanderer sein. Dann eben auch entsprechend in dem amerikanischen Original so redet. Und hier ist es eben bayerisch, also das ist schon Weiß ich nicht, ob es so passend umgesetzt worden ist. Die Geschichte aber, wie gesagt, für den Event maßgeblich. Dann gibt es die Abenteuer von Superboy, als er ein Mann war. Also auch ein schöner Twist die Adventures of Superboy, Superman when he was a boy. Eine alte Punchline von den Superboy-Geschichten. Das ist, glaube ich, Superboy, jetzt was war das? Superboy Senior und Superman Junior. So hieß die Geschichte, glaube ich. Und ja, Superman Junior und Superboy Senior. Die, wie gesagt, wichtig für die Geschichte. Ich finde die Wonder Woman-Geschichte relativ schön, eben weil es Cassie Sandsmark da in die Rolle von Wonder Woman verschlägt und Diana Prince eben Wonder Girl wird. Und es ist halt in dem Sinne einfach witzig, weil Cassie da schon aussieht oder da kurz eben auch ihren normalen Dress anhat und dann auch aussieht wie später Donna Troy. Also Donna Troy nicht unähnlich sieht, die ja ein bisschen größer und erwachsener gewesen ist, dann später in den Titans oder fast zeitgleich in den Titans. Und ich find's, dass das ist wirklich so wie dieses, auch hieß das Freaky Friday. So muss man sich, glaube ich, diese Geschichte ganz gut vorstellen, ja. Also eben, wo Mutter und Tochter ihre Körper tauschen. Diana, also Wonder Woman, geht eben zurück in ihr altes Wonder Girl Outfit mit dem Röckchen und dem Lasso und den Schüchen. Ist eine sehr schöne Geschichte, weil die Geschichte eben auch stark auf die griechische Mythologie zurückgeht und da nochmal so ein paar Dinge eben aufmacht. Fand ich sehr gelungen. Die Wonder Woman-Geschichte nämlich geschrieben von Brian K. Vaughan. Das war das Besondere. Der hat damals nämlich noch ganz normale Superhelden-Geschichten geschrieben. Und noch gar nicht diesen ganzen abstrusen, metaphysischen Kram. Eine Geschichte, die ihr auf keinen Fall verpassen solltet, wenn ihr euch das Ding digital holen solltet, ist The Secret and Dead Boy. Secret ist ja eine Figur, die extra für Young Justice erfunden worden ist als neue Figur. Ja, so ein Mädchen aus Nebel, wenn man das so möchte. Und die so ein Mysterium um sich ranken hatte, die später noch mit Darkseid in Verbindung gestanden hat und so weiter und so fort. Und hier ist es auch wieder so, dass es in dem Fall Deadman als Kind verschlägt. Geschrieben ist es von Todd DeZago, der, glaube ich, zu der Zeit auch Impulse geschrieben hat. Gezeichnet ist es von Michael Avon Oeming. Und das sieht man eben auch. Also, er hat einen ganz anderen Zeichenstil zu dem Zeitpunkt zwar gehabt, als er das heute tut. Also wenn man Powers kennt oder andere Dinge, die sehen noch ein bisschen anders aus. Das hier ist sehr cartoony und ein bisschen schief. Aber es ist eben was anderes als die normalen Comic-Reihen, die es damals zu dem Zeitpunkt gegeben hat. Und es sticht neben ein paar anderen Geschichten in diesem Sammelband auch sehr heraus. Und was es eben auch zeigt, ist, dass sich Kreative eben dann auch weiterentwickeln und in ihrem Stil ändern. Und diese Geschichte zeigt eben auch am deutlichsten die Auseinandersetzung von Young Justice eben gegen Clarion. Bam, bam, bam. The Witch Boy. Das ist eben auch eine wichtige Geschichte für den Event. Also solltet ihr euch tatsächlich die Sachen nochmal digital zulegen, dann spart euch einen Großteil. Also ich würde wirklich empfehlen, euch auf die Suche zu machen nach natürlich den beiden Kernausgaben Young Justice, Sins of Youth 1 und 2. Die gibt's auf Comixology. Ich war auch kurz davor, mir die zu holen, aber ich habe gesagt, nee, ich möchte es eigentlich nicht so gerne digital haben. Die sind wichtig für die Geschichte. Dann das Superboy Special oder die Superboy-Ausgabe, die gibt's auch, glaube ich, komplett. Die Reihe komplett auf Comixology und eventuell, also dann auf jeden Fall Secret und Dead Boy ist ganz wichtig. Die Wonder Woman-Ausgabe fand ich persönlich sehr schön. Und dann gibt es eben zum Ende der Geschichte dieses Happening, dass Clarion eben auch die sogenannten, oh Gott, ich glaube, die heißen Poxymon oder irgendwie sowas, wiederbelebt. Hier werden sie tatsächlich als Digimon bezeichnet, weil Dino damals auch Digimon-Comics hatte. Es sind aber eindeutig Parodien auf Pokémon-Figuren, also eben auch ein riesiges blaues Pikachu und so andere Figuren, die dann eben durch die Gegend rennen, dass die Injustice Gang zu Kindern gemacht werden und so weiter und so fort und dass Superman, Superboy und so weiter eben dann auch gegen diese Viecher antreten müssen als Ablenkung. Das ist ein riesen Durcheinander, was einfach an Skurrilität und Witz nicht zu überbieten ist. Witzigerweise hat DC die Poxymon, oder wie sie hier im Original hießen, ich bin mir gerade nicht mehr so hundertprozentig sicher, neulich quasi zurückgeholt, nämlich in einem Suicide Squad Heft, wo es die Suicide Squad ins All verschlägt. Da spielt Harley Quinn tatsächlich Pokémon Go und dort heißen sie, glaube ich, Poke-Cuties. Kriegen also neuen Namen, aber es sind im Kern natürlich Poximon oder halt eben Pokémon-Parodien. Hätte mich natürlich gefreut, wenn sie den gleichen Namen bekommen hätten. Haben sie aber nicht, kann man nichts machen. Young Justice Sins of Youth ist bunt, es ist überdreht. Das kann man mögen, kann man auch nicht mögen, muss man selber wissen. Was mich ein bisschen stört, ist, dass in der regulären Ausgabe Young Justice Nummer 9 hinten noch zwei Hefte Impulse mit da drin sind, die mit dem Event selber nichts zu tun haben. Die kenne ich auch noch nicht. Die müsste ich jetzt also auch nochmal vorher lesen. Das sind, glaube ich, Impulse 59 und 60, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ja, wie gesagt, ich hätte es besser gefunden, wenn man den ganzen Event irgendwie in zwei Sammelbänden rausgebracht hätte. Dann wäre es auch leichter gewesen, das nachzukaufen. Wie gesagt, ich habe jetzt nach diesen beiden Young Justice Heften sehr lange gesucht. Und habe mich auch so ein bisschen davor gesträubt, mir das ganze Ding digital zuzulegen. Wie gesagt, bei Comixology, den ganzen Event mit allen Heften. Justice League Junior, JSA Junior, Wonder Woman, Wonder Girl, alles mögliche kriegt man auf jeden Fall. Aber es ist halt, also sich auf die Suche nach Comics machen und dann auch wirklich tatsächlich die zu finden und auch die Hefte zu finden, die man gesucht hat, ist immer ein schönes Gefühl. Ihr kennt das wahrscheinlich. Also ich habe dieses Heft ewig gesucht und hab's gefunden. Und das ist wie so eine Belohnung irgendwo, so eine mentale Belohnung irgendwo und das macht schon Spaß. Eagle Moss bringt innerhalb dieser DC Collection demnächst den ganzen Event in zwei Bänden. Die kosten dann wieder um den normalen Preis von, ich glaube, 12,99. Also da müsst ihr euch auf den Preis eben gefasst machen. Ich habe jetzt für die beiden Young Justice Hefte jeweils 3 Euro bezahlt, für den Young Justice Band selber, also für den Sonderband eben 8. Hab's natürlich jetzt nicht in einem Band oder in zwei Bänden parallel nebeneinander stehen, sondern eben in zwei Heften und einem Sammelband, was ich aber selber auch nicht so besonders schlimm finde, weil ich mag eben dieses Format dieser Hefte sehr gerne. Und damals war es eben auch so, dass die Hefte von Dino relativ pickepacke voll waren, also 3 Hefte pro Ausgabe waren da gar nichts. Die haben dann 10 Mark gekostet. Der Umfang der heutigen Panini-Hefte ist ein bisschen geringer, also da kriegt man 2 US-Hefte und die sind eben auch relativ dünn, also die US-Ausgaben sind seitdem ja auch um mindestens 4 bis 6 Seiten geschrumpft. Ich glaube 4 Seiten tatsächlich. Also man hat neulich nochmal die Heftgröße oder den Heftumfang auf 20 Seiten reduziert bei DC. Das heißt, man bekommt hier, wenn man es geschickt macht, sehr viel für sein Geld. Und ich glaube, wenn man bei Facebook guckt, so einen kompletten Young Justice Run, alle 9 Hefte, kriegt man schon für 20 Euro in irgendwelchen einschlägigen Comic Flohmärkten bei Facebook. Das soll es gewesen sein. Ich weiß noch nicht, was nächste Woche kommt. Wie gesagt, bis der normale Modus wieder etabliert ist, kann es noch ein bisschen dauern. Ich guck mal, ob ich nächste Woche dann die Monster-Sendung veröffentliche. Ich kann es aber noch nicht fest zusagen. Ich feiere auf jeden Fall jetzt noch mal ein bisschen mit mir selber meinen 4. Geburtstag und auch meinen 3. Also der 4. ist zwar erst nächste Woche, aber mein Gott, ist halt auch Podcast, kann man auch mal vorfeiern. Und würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedernerd. Die Sendungen im Nerd Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Einerseits habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerd.blogsport.de. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Bam, bam, bam.